Ich bin es gar nicht gewohnt, auf dieser Seite zu sitzen. Ich habe hier vielleicht dreimal gesessen. Aufstehen, bitte! This station rules the nation! Coast to coast! Ladies and gentlemen! Time for some action! You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast, coast to coast. Aufgedreht! Willkommen bei Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon begrüßt euch wie alle 14 Tage Franz Hahnemann. Und heute habe ich noch einen Gast im Studio und zwar den Jens. Hallo, ich bin's von Aufgedreht. Genau, der Jens ist nämlich nicht zum ersten Mal im Radio. Nee, ich bin schon ewig lange hier. Aber wir hatten damals gleichzeitig angefangen. Ich habe jetzt auch die super so coole Sonnenbrille aufgesetzt, falls man das jetzt merkt. So. Ja. Ich rutsche jetzt auch langsam in diese Szene ab, wo man dann so abgefahren palavert, spricht halt. Ne? Anderer Slang. Was erwartet uns denn heute in der Sendung, Jens? Du bist vor allem für die Musik verantwortlich dann. Ja, musikalisch, glaube ich, hüpfen wir mal über den großen Teich eurer musikalischen Auswahl und ich zeige euch mal, dass auch noch auf anderen Kontinenten, aber in anderen Ländern auch noch geile Mucke gibt und auch überhaupt andere Musikstile gibt es auch noch. Es gibt also andere Musikstile. Die man auch noch hören kann. Ja, die Macher und Hörer von Coast to Coast sind gespannt. Ja. Was hören wir denn als erstes? Ich habe hier mitgebracht von 17 Hippies, bekannt geworden durch Halbe Treppe. Den Film Halbe Treppe hier, das Titelstück heißt Der Zug um 7.40 Uhr. Jetzt nochmal, dass ich das sage. Also das waren 17 Hippies mit der Zug um 7.40 Uhr. Ist ein bisschen spät. Weißt du, wo die Band herkommt? Das ist, glaube ich, eine Berliner Band. Alright, garantiert mit Ursprung aus dem Osten irgendwo. Ja, 17 Verrückte, die halt auf diesen Instrumenten, die wir da gerade gehört haben, hin und her hüpfen. So wie ich jetzt. Ja, der Jens ist nämlich hier durch seine Zeit beim Radio. Ich kann hier auch schön Panorama und dann rechts auf die andere Seite. Super. Versiert in Stereosprache. Wir sind ja flexibel. Nee, wir haben uns auch ein paar kleine Themen überlegt. Wir wollten einfach mal diese Sendung auch ein bisschen an die Leute öffnen, die jetzt mit dieser Musik gar nichts zu tun haben oder vielleicht auch eigentlich gar nicht so mit diesen Gedanken zu tun haben, dass man sich halt so in bestimmten Musikrichtungen voll festfährt. Sich darin verlieren kann. Sich darin verlieren und auch finanziell verausgaben kann. Ohne Ende zum Beispiel Geld irgendwo lassen. Alles komplett. Ja, auch ganz viel Zeit. Wir als Radiomacher haben ja noch den kleinen Vorteil, dass wir ab und zu schöne Promos zugeschickt bekommen. Gibt's heute auch wieder welche zu hören, zum Beispiel aus Lyon in Frankreich. Dazu aber später. Ihr habt so Connection durch ganz Europa schon? Ja, was jetzt? Du musst schon was sagen. Mit Achselzucken kommst du hier im Radio nicht weiter. Ich weiß nicht, Connection kann man das wahrscheinlich wenig nennen. Wir verschicken unsere Playlists. Ja. Und die Leute, die die Musik produzieren bzw. promoten wollen, natürlich, dass sie gespielt wird im Radio. Und wenn die erfahren, na, hier gibt es einen Radiosender, ich auch wenn die nicht. Möglicherweise sich am Kopf kratzen wollen in Ostfriesland und so. Und was aber ist das alles, denn? Doch, kommt ab und zu was Schönes. Ne? Aber Publikum ist demzufolge schon vorhanden und ja, ihr kriegt ja auch Feedback. Das war ja bei uns damals ein bisschen mager. Ja, das ist jetzt hier Jutla oder Jutla, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Und das Stück heißt Jabba Shined. Einfach mal einwirken lassen. Gabbar Singh aa jayega. Gabbar Singh aa jayega. Gabbar ko 20 saal rok sake duniya ki kisi jail ki deewar itni pakki nahi ke Gabbar ko 20 saal rok sake. Gabbar ko 20 saal rok sake. und der Jens erzählt hier von wegen uns was Neues vorstellen. Das war einfach feinster Drum and Bass. Ja, ich weiß leider nicht, wie der ausgesprochen wird. Jutla. Ich kenne den Künstler auch nicht. Klingt nach älterem Drum Bass Ende der 90er Jahre und richtig schön abwechslungsreich. Gefällt mir. Da habe ich es auch her. Was, woher? Naja, die Idee, dass ich das jetzt mitbringe, das war damals noch in Kinderschuhen, damals, wo wir mit 17 heimlich solche Musik gehört haben, weil der Papa wollte das ja nie. Der hat ja gesagt, hier, Jet Retal musst du hören, das ist gut. Was musst du hören? Jet Retal. Ja, was weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Auf der Band. Platte ging das immer so und wir hatten ja noch nicht so viel Englisch. Darf ich auch grüßen? Wie, was? Mach doch, ja. Sind wir hier eine Grußsendung? Ja, okay, mit dem nächsten Lied von mir will ich dann die Lerngruppe grüßen, die sich wie verrückt in Nikam einsortiert. Was kommt denn jetzt von dir? Bei dem nächsten Lied von mir. Du hast jetzt gesagt, es kommt. Ja. Was spielst du uns denn jetzt vor? Jetzt von wegen Connection und so nach Frankreich. Und zwar hat das Label von Hightone, von denen ich vor ein oder zwei Monaten mal Lieder des neuen Albums vorgestellt habe, die haben ein dickes Promopaket rumgeschickt, mehrere CDs. Die hast du alle gekriegt? Und ein schönes Magazin, Propaganda. Boah. Und eine schöne CD nennt sich Wangtone auf Deutsch, Wangtone. Und zwar ist das der chinesische elektronische Musiker Wang Lei zusammen mit der Band aus Lyon, Hightone. Die haben sich 2003 auf der Tour von Hightone kennengelernt, mehrere Konzerte zusammengegeben und dann gibt es jetzt ein Digipack auf Jarring Effects, und zwar eine Audio-CD zusammen mit einer schönen DVD, wo die Live-Auftritte von denen drauf verewigt sind. Lohnt sich auf jeden Fall. Verschenkst du die? Die CD. Die DVD auch? Ich habe nur eine CD mit so Auswahl und ich verschenke das erst, wenn ich eine Platte dazu habe. Ja, okay, bleibt am Ball. Psychedelic Dub-Musik ist das. Abgefahren. Das Stück heißt Co. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Sendung läuft alle 14 Tage, Mittwochabends 21.05 Uhr. Informationen zur Sendung findet ihr auf www.coastradio.de. Dort auch einige sehr schöne Sounds und Interviews. Heute zu mir gekommen, Beziehungen, und jetzt bei mir zu Gast im Studio. Jetzt bin ich dran, ne? Ja, ja. Der Jens, von Radio aufgedreht. Genau. Und ich bin sehr begabt im Umgang mit räumlicher Stimmenverzerrung. Oh, der war übersteuert. Ja, passt. Ja. Außerdem ist der Jens auch fremdsprachlich ziemlich gut begabt, denn er war zum Beispiel für ein halbes Jahr in Finnland. Finnland bekannt als... Ich war kein halbes Jahr in Finnland. Nicht mal. Ich habe bloß 2 Wochen Urlaub gemacht. Nee, oh Mann. 4 Tage habe ich in Urlaub in Finnland besucht. Ich habe was durcheinander gebracht, auf jeden Fall. Was stimmt? Finnland, das Land der Saunas? Genau, Finnland ist das Land der Saunas. Und das Land der doppelten Vokale? Ja, auf jeden Fall. Straßennamen mit 2 I's hintereinander. Derbe. Und man weiß nicht mehr, wo man hin muss. Jetzt habe ich ja auch so eine wilde CD vor mir liegen. Ja, genau. Das ist eine lustige Geschichte. Wir waren nämlich dort in einer Disco und haben uns mal angeguckt, wie die Finnen so feiern. Man weiß ja, okay, die gehen ganz schön fett auf ihr harten Metal ab. Und die gehen aber auch ganz schön auf Suomi-Pop ab. Suomi ist ja dieses finnische Wort für Finnland. Und Suomi-Pop ist dann sozusagen die volkstümliche Hitparade auf Finnisch. Und da gehen dann die ganzen Mädels wie die Wildkatzen, hüpfen die da rum und tanzen auf den Tischen. Und oberhalb der Tische ist dann so wie im Bus so eine Schlaufe, wo man sich dann einhängen kann, damit man nicht runterstürzt, wenn man 8 von diesen komischen Bieren da getrunken hat. Und das Lied, was wir jetzt hören, ist von Tapani Kansa und heißt Rakas. Und da sind die wie wild durch den Raum geflitzt. War schön anzusehen. Kun kuljin kylältä kotiin päin, talon pojan mä tiellä näin. Löydät tytön niin tumman nätin kuin humma sanoi tuo ystäväin. Hän on luona joen rannan, missä tuoksuu havupuu. Sulle neuvon yhden annan, heitä mielestäs jo muu. Heitin kaiken vuoksi naisen, miten niin ja minkälaisen. Luotin heinäpellon poikaan, enkä suotta ollenkaan. La la la la la la la la. Mennään maalla naimisiin, en enää lähde kaupunkiin. Sä olet kaunistunut niin, en tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. R-A-K-A-S, kulta kulta se, mä turhan reisun sinne tein. Vain täällä tuoksuu havupuu ja paistaa vanha kunnon kuu. Se onkin onni, että saa taas maalla kuuta tuijottaa ja rakastaa. Mä muistan tytön tuon hyvin niin, ja muistan miten me suudeltiin. Kun mä stadia kohti pyörällä sotkin, niin sitä erottiin. Hän jäi luokse joen rannan, missä tuoksuu havupuu. Kotiin sieltä hänet kannan, pussaan puhki koko suun. Heitän kaiken vuoksi naisen, tiedän kyllä minkälaisen. Heidän löydy sulle vertaa, vaikka kuinka hakisin. La la la la la la la la la la la la la la la la la. R-A-K-A-S, kulta kulta se, mä sanoin niin ja selväks tein. Me mennään maalla naimisiin, en enää lähde kaupunkiin. Sä olet kaunistunut niin, en tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. R-A-K-A-S, kulta kulta se, mä turhan reissun sinne tein. Vain täällä tuoksuu havupuu ja paistaa vanha kunnon kuu. Taas maalla kuuta tuijottaa ja rakastaa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vielleicht ist das wirklich nur erträglich mit den 5 Bieren. Das war Tapani Kansa. Sehr schöner. Blauäugiger. Finnischer Superheld wahrscheinlich in der volkstümlichen Hitparade. Ja, was kann ich noch von Finnland erzählen? Man sollte nicht versuchen, dort einen Elchburger zu kaufen. Gibt's nämlich nicht. Wir haben nämlich versucht, dort einen Hamburger mit Elchfleisch drin zu bestellen. Und wir hatten sogar diesen finnischen Satz zusammengebaut. Yksi hirvi hampurilainen, kiitos. Das heißt, ein Elchburger, bitte. Nur leider hatten wir keinen gefunden, der darauf uns das entsprechende Produkt über die Ladentheke reicht. Gab's quasi nicht. Aber wir haben Elchsteak gegessen und Rentier. Und das geht. Wo wir beim Essen sind, in eurer Sendung gab es auch immer ein Kochrezept, oder? Oder ein Backrezept oder sowas? Ja, aufgewärmt gab's. Da wurde ab und zu mal was vorgestellt, dass man sich was zubereiten kann. Ich habe aber auch nie ein Feedback bekommen, ob irgendjemand daran gestorben ist. Deshalb kann ich davon ausgehen, dass die Rezepte immer genießbar waren. Sauber. Ja. Hier bei Coast to Coast gibt's Musik und weiter geht's mit Advanced Chemistry von 1993. Alter Schinken. Alter deutscher Rap-Schinken. An das Publikum von Advanced Chemistry und der Text im Original natürlich von Kurt Tucholsky aus dem frühen 20. Jahrhundert, hier etwas abgewandelt von den Pionieren des deutschen Sprechgesangs. Ich find's cool mit dem Grießbräser. Am Schluss, es war sehr köstlich. Ich habe auch noch was anderes mitgebracht. Wie was anderes? Was anderes, Skandinavisches, habe ich mir gedacht. Ah. Ich hätte mal eine schwedische Hip-Hop-Platte gekriegt. Ekta nennt die sich. Ekta, mit Ausrufezeichen. Ja gut, das kann man jetzt sehen, wie man will. Svenska Hip-Hop-Hits. Ja, schwedische Hip-Hop-Hits. Ich glaube, eines Jahrzehnts, von den ganzen 90ern. Dann habe ich von The Latin Kings Suppen ausgewählt. Und das ist, wenn man da genau hinhört, hört man da diese Titelmelodie von Michel aus Lönneberger. Und darum ging es ja. Es gibt ja so eine kleine Geschichte von Michel, wo der die Suppenschüssel auf dem Kopf hat und dann nicht mehr rauskommt. Weil er halt den letzten Rest der Suppenschüssel noch haben wollte. Und dann bleibt er mit seinem Kopf drin stecken, als er es rauslecken will. Ja gut, Astrid Lindgren hat dieses Buch geschrieben. Weiß jetzt nicht, unter welchem Verlag. Lass uns einfach mal einwirken. Ja, det är klart, jag är arg på det här jävla invandrarpacket som kommer till Sverige. Det är anarkister och kommunister och invandrarpack. Men ni minns ej när. Kanske var det när ni sög den här. Skämt och sido, så kanske ni minns att jag är medlem i The Latin Kings. Så se då till och hänga med. Det fattas bara att räkna till tre. Ett och två, ett och två, ett och två. Resultatet, det blir tre. Kungsgatan, stanna upp och kolla klockan. Den var redan kvart i tio. Jag kunde gått på bio. För sent jag skulle mötas alla. När några idioter dykte upp och trodde det var balla. Knuffatino sa sig upp i alla. Han var med polarna så han måste styla. Efter knuffen en smäll i ryggen. Jag fick det som resultat av en bra reflex. Så gav jag mig en horse kick. Men jag ville inte ha bråk så jag sa ursäkta. Till en förtjänst. För snubben hade rent tagit upp sin spitt i nya Baretta. Back to the hammer. Det var hönar i våra jävla invandrarpacket som kom till Sverige. Det är anarkister och kommunister och invandrarpacket. Hat man noch erkannt. Ja, ja. Und am Ende Ragamuffin aus Schweden. Zum Teil auch auf Schwedisch. Fett. Ja, und auf diesen super Mixmax-Slang. Patois nennt sich das. Ach so. Was sie viele Jamaikaner sprechen, ne? Habe ich doch gesagt. Ja, yeah, hat der Mann von links doch gesagt. Und ich hätte es auch gewusst. So, jetzt haben wir ja schon den nächsten Track im Hintergrund reinschlürfen. Das ist nämlich Nils Petter Molvær. Auch irgendwie so ein Skandinavier. Wir haben es halt da oben mit dem Norden. Ist auch sehr schön dort. Wirklich. Und der macht ja bestimmt wieder so eine Naturmusik. Da gibt es ja so Leute, die lassen sich von der Natur so voll inspirieren. Ja. Und demzufolge ist das dann auch sehr ruhig klar. Und er ist ein Solo-Trompetist. Also er spielt halt Solo-Trompete. Trompeter. Ja, Solo-Trompeter quasi. Ja. Und vermixt das dann mit allen möglichen anderen Sounds. Auch Elektronik, wie du erzählt hast, und härteren Beats. Hauptsächlich auch ausschließlich mit Elektronik. Verzerrt quasi auch seine Trompete. Ja. So eine gibt's ja gar nicht. Vielleicht klingen die da oben in den norwegischen Fjorden so. Ja, lassen wir es einfach mal einwirken. Das Album heißt NP und dann das M, also NP3, Nils Petter Molvær, und das M ist so gedreht wie eine 3. Kann man sich das jetzt vorstellen, wirklich? Gut, können Sie akustisch stornieren. Das Stück heißt Presence. Thank you. sag mal, dazu kann man schön wegträumen. Zu dem Stück, was gerade im Hintergrund läuft, auch. Das ist nochmal ein Stück von Wang Tone. Wang Lei zusammen mit der Band High Tone. Ja. Ja. Das ist ja wie so eine Chill-Out-Oase. Mhm. Willst du dich dort bewerben jetzt, oder wie? Klar. Na, und wie stehen die Chancen? Gut. Ja. Denn, also erstens, ich habe ja schon gearbeitet im Beruf, also in dem Beruf. Hä? Und dann bringe ich Fremdsprachenkenntnis mit. Das, also, Was Französisch denn? Zum Beispiel. Ach, du, wusste ich gar nicht. Französisch, klar, ja? Ja, zum Beispiel Tschüss heißt dort hier... Das hier. Na. Salute. Heißt das nicht Salut? Salut heißt das. Salut, ja, oder Salut. Ja. Salut, genau. Salut. Oder was hieß denn dann Salute? Naja, ist ja jetzt egal, muss doch mal gucken. Ja, also Französisch kann ich, dann Englisch sowieso, Spanisch, ja, un, dos, tres, tri, no, carajo, alles. Italienisch. Ja, ahoi und so. Vier? 1, 2, 3, 4. Ach, und fünftens skandinavisch. Ein bisschen. So, also jetzt nie fließend, aber Grundkenntnisse immerhin. Aber fünf Fremdsprachen. Und ich meine, willst du das wirklich sagen? Fünf Fremdsprachen anbieten? Warum nie? Na, da bist du da überqualifiziert. Das geht so schnell. Das kann passieren, aber was soll ich denn da machen? Da kannst du gar nicht machen. Ich meine, du kannst doch nicht für deine Intelligenz. Nee. Kann ich überhaupt nicht machen. Das ist nicht, die was drauf haben, sind immer die dumm. Ne, da kannst du nicht machen. Weißt du? Die Blöden sind immer die dumm. Na klar. Hola, neun Fälle. We'll be right back. Studenten nicht, denn die sind vergiftet. Und Martin mag das Labla nicht, denn das ist vergiftet. Oh ja. Und der Jan mag das Essen nicht, denn das ist vergiftet. Vergiftet. Das war der Tune Vergiftet von Jan Delays Album Searching for the Jan Soul Rebels. Den Jan Delay kennst du, oder? A.k.a. Eisfeld, ja. Von den Beginnern. Das ist ja so eine ganz markante Stimme, die erkennt man ja. Wie gefällt dir eigentlich unser Hintergrund hier? Es animiert einen, in die Karibik zu fahren. Irgendwo einfach mal abzuchillen, einen ruhigen zu machen. Ja. Mit der Sonnenbrille, die du wieder trägst. Ja, vielleicht merkt man das jetzt auch. Ich komme gerade wieder viel cooler übers Radio. Ja, krass. Aber nur von der Mitte. Rechts und links, die sind alle... You got the cool down. Was hast du jetzt noch an Musik dabei? Ich habe noch was aus Frankreich. Von, wer hätte es gedacht, dem Label Jarring Effects aus Lyon. Und zwar das zweite Album der Band L'œuf Raide. L'œuf ist das Ei. Und Räde kann verschiedene Sachen bedeuten. Also entweder heißt die Band das Steife, das Glatte oder das starke Ei. Ja, vielleicht auch das dicke Ei. Ja, ja. Das Album heißt Im selben Korb, also Dong la même panier. Schönes Cover einfach mit einem Korb, der auf der Wiese steht, voller Eier. Ganz simpel. Das ist wie gesagt deren zweites Album, ziemlich funky insgesamt, würde ich sagen, und auch abwechslungsreich. Auf keinen Fall minimal, einige Tracks finde ich ziemlich überladen. Aber der erste Tune, der hat es auf jeden Fall in sich. Er nennt sich Strange 50s. Das war's schon fast wieder mit Coast to Coast. Da kommt nur noch ein Stück. Und jetzt unsere Absage. Tschüss. Das war der Jens und wir danken. Vielleicht kommt er mal wieder. Sehr angenehm hier im Studio. Ich denke, die Sendung war auch um einiges lebendiger als sonst. Dank mir. Jawohl. Wer weiß es. Kannst du mal hier deinen Trick zeigen? Meinen guten Trick hier. Zum Besten geben. Ja, krass. Kann man nur hören, wenn man im Stereo fällt. Von den zwei Boxen. Hört ihr natürlich nie. Auf dem Mono-Küchenradio zu Hause, ist aber unglaublich. Ich weiß auch noch nie, wie er es macht, ob er noch einen verkappten zweiten Mund hat irgendwo oder so. Keine Ahnung. Das bringe ich dir ja nächstes Mal bei. Alright. Ja, hier, das war die Sendung Coast to Coast. Läuft alle 14 Tage, also wieder in zwei Wochen. Mittwochabends 21.05 Uhr. Ansonsten checkt das Internet www.coastradio.de. Dort könnt ihr dann nächste Woche auch diese Sendung noch einmal anhören. Oder noch zwei oder dreimal. Ganz oft. Was kommt zum Schluss? Ich kann es nicht vorlesen, ich kann nur Russisch. Es ist auf jeden Fall vom Soundtrack des Filmes Taxi. Die Band heißt Chien de Paye. Ich glaube, das sind die Hunde von Paye dann. Und Maudit soit les yeux fermés. Ciao und come clean. Allô? Ouais, allô, chill? Ouais. Ouais, c'est moi. Tu vas bien? Ça va? Ouais, je t'appelle, si, parce que j'ai écouté les instrus, là, pour taxi, et moi, les trucs gays, franchement, ça le fait pas, quoi. Pourquoi? Bah, mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Ouais, de toute façon, fais ce qui te plaît, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre que ce que je suis. Chaque jour me dicte ses lignes, on souligne les plus tristes. Je prie plus, je flippe, je ris peu, je parle de moins en moins. Mon seul lien avec les miens reste l'écriture, une délivrance. Elle me libère de mes délires denses, mes récurrences me soutiennent, faut que je déballe tout. Mal me rend fou, faut que je parle, qu'on râle, je m'en fous, je m'étale devant vous. Souvent, je lutte au plus haut degré, je planche pour écrire un sourire, mais ma plume flanche, feuille blanche étanche aux choses gays, c'est étrange. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. J'ai pas la tête à la fête, c'est peut-être que je ne suis que le fruit de mon époque. La vie se comporte durement, m'impose indûment cette prose puante à haute dose. Une forte névrose à son fait m'isole. Comme Travis Bickle, pour que je rigole, faut que je picole mes textes. Je voudrais que t'en ris, mais je dis que ça part mal. Croire en demain, on a le droit, mais au fond, je m'attends pas à tant que ça. Entends ça le son, garçon. Si ça sent le souffre, c'est que je te souffre ma vie. Que s'ouvre à toi ce qui souffre, alors profites-en tant que ce n'est qu'un disque. Que tant de fatalité crasse ne reste que ma réalité. Si j'arrivais seulement à rire, y'a rien ne m'amuse. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. À l'aube de l'an 2000, l'avenir est sombre dans les villes du monde. Je sonde, tant d'hommes tombent dans l'ombre, grand nombre d'anges déchus. Existence en dessus-dessous, déçu je suis. Dès le début j'ai su que Jésus se fout de nous. De suite je l'ai lu dans les yeux des miens. Témoins forcés de forfait pour les moins. S'exposer les mains, liés. La vie m'impose ses thèmes. Et que j'aime ou que je n'aime pas n'est pas le problème. J'en parle quand même. Des nuées de sens, des nuées de scène, chaque jour me blesse. Et même si c'est ainsi, ça me laisse pantois. Reste que je ne peux l'admettre, ça me scie de voir ces trucs. Le temps et les gens passent mais rien ne change, personne s'arrête. Aujourd'hui il faut plus compter sur autrui. C'est comme ça que le monde marche et je sèche quand je cherche à comprendre. Écrire autre chose, je voudrais, je suis sincère quand je dis ça. Mais on reproche pas à l'aveugle de ne pas voir, je sais ça. J'ai 23 ans, le ventre vide, avide de prendre goût aux choses. Peu commode, je m'accommode mal des modes de vie, alors que me reste-t-il? Même ma musique pue le chien, que suis-je en droit d'espérer pour demain? J'en suis là, cinglant, ce constat me consterne, concerne pas que moi, conscient de ça. Comment lâcher pour la risée, diriser lyrics? Ce serait tissé d'hypocrisie, alors je lâche pas l'affaire et maudit soit les yeux fermés. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions dures. Réminiscence sombre, couleur d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste.